Ja, herzlich willkommen zur Vorstandssitzung der Piratenpartei. Es ist 20 Uhr. Versammlungsleitung mache ich, Protokoll macht Gabriele und Jan zusammen. Und Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnungen ist obligatorisch. Anwesend sind Bernd, Carsten, Lothar, Marc und ich. Entschuldigt sind Hermi, Michael, Christus und Stefan Bartels. Damit sind wir beschlussfähig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Da stehen dafür drin 4 Stimmen, Enthaltung Bernd. Gute Frage, ist das Protokoll damit angenommen? Ja, ich würde sagen ja. Dann Tagesordnungspunkt 2, Termin der nächsten Sitzung. Die nächste Sitzung ist am 7. Mai 2015, hoffe ich, nicht 2014. Das könnte im Protokoll jemand korrigieren. Also am 7. Mai 2015 um 20 Uhr, wieder im Mumble. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, Bericht des Vorstands. Ich war letzte Vorstandssitzung nicht da, deswegen sind es diesmal 4 Wochen, die mein Bericht hier umfasst. Ich war letzten Donnerstag statt der Vorstandssitzung bei ATTAC in Regensburg für einen Vortrag zum Thema Datenschutz. Ich war in Göttingen zum Treffen mit den Landesvorsitzenden einer sogenannten kleinen Marina. Dann war ich in Berlin eingeladen zu einer Matinée von Paira und ich war Sachsen-Anhalt in Magdeburg und auf dem Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen. Und dann die üblichen Mammelrunden. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht so, dann gebe ich weiter an Carsten. Jo, nochmal schönen guten Abend. Ich habe mich in den letzten 14 Tagen hier und da auch rumgetrieben. Unter anderem war ich beim Vorstandstreffen am 11. April in Göttingen. Wir haben unser Kickoff gemacht für das Projekt der Jobcenterlisten mit einer ersten Mumble-Runde zur Absprache der vor allen Dingen rechtlichen und datenschutzrechtlichen Gegebenheiten, wie wir das wieder neu aufziehen. Wir haben unser 14-tägiges Abstimmungsmammel mit der Rechtsabteilung gehabt. Ich war dann am letzten Sonntag beim, nee, Entschuldigung, Samstag beim Landesparteitag in Sachsen-Anhalt und ansonsten die entsprechend normale Tagesgeschäft, Ticketbearbeitung in den Ticketsystemen Redmine und OTS. Dankeschön. Gibt es Fragen an Carsten? Scheint nicht. Dann Christus nicht da heute. Geht's weiter mit Bert. Ja, guten Abend erst einmal. Bei mir war das in der letzten Zeit eigentlich überwiegend die Standardsachen, die drinstehen, unter anderem verschiedene SG-Sitzungen, andere Sitzungen, zum Beispiel bezüglich der Website, die Bufo-Sprechstunde, unendlich viele Telefonate, nicht nur heute, sondern die ganze Zeit über Mails, Tickets, bisschen IT-Kram, Telcos, ÖA, da haben wir gerade auch einen größeren Ausfall und ein bisschen, ja, einen Engpass. Dadurch, dann gab es diverse Telefonate mit Datenschutzbeauftragten der Piratenpartei und lokale Gliederungen. Dann war ich zumindest zum Teil bei der Marina Mambel, da war eine andere Sitzung parallel, deswegen nur zum Teil. Und dann so Kleinigkeiten mit dieser Aktion NRW bezüglich der Delegtei, habe dann mitbekommen vom Paki auf dem Landesparteitag, nehme ich an. Und habe den TTIP-Aktionstag genutzt, um lokal auf das Thema hinzuweisen im Rahmen von anderen Veranstaltungen, die ich an dem Tag besucht habe. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall. Bitte weiter, Sekor. Jo, danke Bernd. Und Stefan ist ebenfalls nicht da, geht weiter mit Lothar. Ich war letztes Wochenende auf der TTIP-Demo in Kassel. War auch recht nett da. Also da ist einiges zusammengekommen. Waren mehr Organisationen, die dort vertreten waren. Wir waren auch recht gut präsent. Also es hat schon richtig Spaß gemacht. Dann war ich auf dem LPT in Nordrhein-Westfalen, so die üblichen Schatzmeister-Mumble und Beitragsrunde-Mumble. Dann sind auch leider diesmal wieder einige Kreisverbände, die mit dem Rechenschaftsbericht in Verzug sind. Da habe ich jetzt angefangen anzumahnen und werde das dann Ende der Woche noch weiterführen. Wenn Fragen sind, raus damit. Okay, wenn du das so formulierst, Lothar traut sich sowieso keiner. Zumindest scheint so, vielen Dank. Dann, Stefanie ist nicht da, geht's weiter mit Marc. Ja, dann darf ich heute die Mitgliederstatistik vortragen. Gesamtmitgliederzahl 22.846, davon stimmberechtigt 5.111, schwebend zurzeit 84 und von den Gesamtmitgliedern verifiziert 1.365. Ich war die letzte Zeit am Neumarkter Stammtisch, am LPT Sachsen-Anhalt in Magdeburg, am LPT NRW und habe an diversen Mumbles teilgenommen und sonstigen üblichen Kram erledigt. Gibt es Fragen an Marc? Okay, scheinbar auch nicht. Dann danke. Michael ist ebenfalls nicht da, hat aber im Protokoll ein paar Einträge hinterlassen. Das Wichtigste vielleicht ganz kurz aus Michaels Bericht, und zwar bittet er darum, dass wir noch Hilfe bekommen. Er schreibt, wir können noch Hilfe gebrauchen und da ist ein Link aufs Wiki für den Landesverband Bremen. Also wenn irgendjemand das Gefühl hat, hey, man könnte da noch was tun, Bremen braucht Hilfe. Gut, damit wären wir durch die Tätigkeitsberichte durch und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Entschuldigung, zum Tagesordnungspunkt 4, den Anträgen. Der erste Antrag ist auf Kostenübernahme Buchscan für das Bundesschiedsgericht. Möchte jemand zu dem Antrag was sagen? Ja, eine Sache, und zwar gab es in der Vergangenheit schon mal ähnliche Beschlüsse und da wurde jetzt nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Umsetzung ist, und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht den Antrag noch einmal verschieben, beziehungsweise dann im Umlauf behandeln, wenn wir da eine Antwort dazu haben. Genau, ich habe heute eine Mail nochmal verschickt, weil es gibt Anträge, wie Marc das eben gerade schon sagt, die entsprechen dem eigentlich, was wir hier noch wieder vorliegen haben. Ich sehe aber keine Umsetzung. Der letzte Antrag ist gut über ein Jahr her und wurde ebenfalls angenommen, aber eine Umsetzung hat nicht stattgefunden. Wenn wir immer wieder dieselben Anträge gutheißen und beschließen, aber keine Umsetzung erfolgt, können wir uns das eigentlich auch schenken. Also von daher muss der Antragsteller sich jetzt hier nochmal dazu äußern, wie denn das mit dem letzten Projekt gelaufen ist. Okay, ist jemand vom Bundesschiedsgericht da? Die haben, glaube ich, parallel die Sitzung, oder? Ja, genau. Okay. Gut, wenn ich das in dem Ticket richtig gesehen habe, ist ja die Frage per Mail ans Bundesschiedsgericht bzw. an den Antragsteller gegangen. Demzufolge gehen wir davon aus, dass eine Antwort kommt und dann können wir das Ding im Umlauf beschließen. Genau. Ich habe eine Frage kurz dazu. Wie ist es bei der Vervielfältigung bezüglich den Rechten zu der Vervielfältigung? Ist das alles sauber? Die Frage ging jetzt an wen? Ja, am besten an Antragsteller, aber ich glaube, der ist nicht anwesend. Genau. Deswegen habe ich es gerade nochmal provoziert. Ja, der Antragsteller ist ja nun wahrscheinlich jemand, der da juristisch doch besattelt ist. Und der sollte uns dann entsprechend dazu mal eine Auskunft geben können. Die Frage ist berechtigt, Bernd. Ja, vielleicht als Anmerkung mit in irgendeine Art des Anschreibens oder Kommunikation, wenn das stattfindet, mit aufnehmen, ist ja gut. Okay, weitere Fragen? Weitere Anmerkungen? Scheint nicht. Dann bleibt es dabei. Der Antrag geht in den Umlauf zurück. Und wir kommen zum zweiten Antrag. Beauftragung, Arbeitsgruppe, Bio-Verifizierung. Möchte jemand was dazu sagen? Wenn ich es richtig gesehen habe, ist Bastian ja, glaube ich, da. Das heißt, eventuell kann er ja etwas dazu sagen, ob er da was noch überhaupt machen kann. Jo, Bastian. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe nur durch Zufall von dem Antrag überhaupt erfahren. Ja, natürlich kann man was machen. Nur ich kann das jetzt nicht als Umsetzungsverantwortlicher tun. Also den Hut mir aufsetzen, das muss ich mal anders machen. Das hängt aber mit meiner Stellung zusammen als Datenschutzbeauftragter. Da initiiere ich nicht, sondern ich wirke und berate. Und das heißt, wenn ich daran beteiligt werde, gerne. Wäre auch das erste Mal letztendlich in der Funktion, und dann kann man das gerne machen. Also ich habe da schon vorher signalisiert, jederzeit Mitarbeiter ist kein Problem. Okay, der Antrag lautet, an den Datenschutzbeauftragten der Piratenpartei soll die Bitte herangetragen werden, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um einen Vorschlag für eine datenschutzkonforme Akkreditierung beim Basisentscheid zu erarbeiten. Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir den Antrag so nicht beschließen sollten, weil du das Einrichten der Arbeitsgruppe nicht übernehmen kannst oder willst. Moment, nicht übernehmen kannst. Naja, man könnte jetzt eine Zusatzbemerkung reinstellen, dass die aber nicht von mir geleitet wird. Also initiieren kann ich ja alles. Da muss halt jemand anders einen Hut aufhaben. Das ist eigentlich so Usus bei solchen Dingen. Okay, finden wir einen anderen Hutträger? Wollen wir dies dann ausschreiben? Eventuell, wenn die Gruppe zusammen ist, dass sich dann aus dieser Gruppe ein Hutträger findet. Ja, so meinte ich das. Also wir können das, auch der Michael ist ja da, dann kann er ja vielleicht was zu sagen. Ich bitte meine Verspätung zu entschuldigen. Ich war gerade noch bis eben auf der Baustelle. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind beim Antrag Beauftragung Arbeitsgruppe Bio-Zertifizierung, Verifizierung. Zeile 115. Ja, Pat muss ich erst aufkriegen. Die Frage war, wie kriegen wir eine solche Arbeitsgruppe zustande, die dann da einen entsprechenden Vorschlag ausarbeitet? Übliche Vorgehensweise wäre ja, dass wir eine Ausschreibung machen, Vorstand Piratenpartei.de, und dann werden sich vielleicht Leute finden. Wenn sich keiner findet, dann wird die Arbeitsgruppe halt sehr klein. Naja, also wenn ich da nochmal ergänzen kann, weil du warst gerade nicht da, du hast es auf mich bezogen, das heißt, ich soll das so federführend übernehmen. Ich kann das gerne anstupsen, bloß ich kann das nicht leiten. Da gibt's dann sozusagen einen Widerspruch. Und deswegen müsste es halt jemand anders übernehmen. Das können wir auch in dem Prozess machen. Also mir ist das Wurst. Ich kann gerne anstupsen, aber übernehmen muss es nachher jemand anders, also als Head of the Master. Okay, gibt's weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich vorschlagen, liebe Kollegen, tragt euch mal ein. Ich komme gerade noch nicht ins Pad. Ich muss erstmal wieder hier ein bisschen Arbeitsspeicher freiräumen. Könnte jemand bitte eine Zustimmung eintragen? Ist schon geschehen. So, dann haben wir 2, 4, 6 Stimmen dafür. Keine dagegen. Der Antrag ist... Vielen Dank an Bastian, dass er da mitwirken möchte. Nochmal Lothar, bitte. Vielen Dank an Bastian, dass er da entsprechend mitwirken möchte. Ja, gerne. Oh. Hatte ich ja auch schon signalisiert und kein Problem. Gerne. Okay, prima. Danke. Tja, damit kommen wir zum Antrag Nummer 3. Antrag auf Organisation eines bundesweiten Aktionstags für Transparenz bei Politikern, Parteien, Räten, Landtagen und Verwaltung. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Ist der Antragsteller da? Okay. Das scheint nicht der Fall. Was sagen meine Vorstandskollegen zu dem Antrag? Ich hätte eine Frage an Bernd. Hattet ihr eventuell mal die Möglichkeit, es im PolGF-Treffen anzusprechen? Details dazu sind mir nicht bekannt, dass das da irgendwie größer ausgeweitet würde. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass man da einfach mal sagen, dass da ein bisschen mehr dazu vorbereitet werden könnte, auch bezüglich der ganzen Umsetzung und so weiter, weil es relativ wenig bringt, wenn wir hier jetzt beschließen, dass das stattfinden soll und dann ist niemand da, der das tut. Wollen wir es dann Richtung Team PolGF überweisen quasi? Wäre ein sinnvoller Vorschlag, dass wir das mal in der Dienstagsrunde ansprechen und da dann die Resonanz abwarten, um dann entsprechend die Intention und Motivation auch per Antrag zu unterstützen, wenn sie vorhanden ist. Schade, weil ich hätte nämlich jetzt dafür geworben, den Antrag anzunehmen, den Antragsteller zu bitten, ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten, wie er sich diesen Akt der Transparenz vorstellt, weil grundsätzlich halte ich das für eine sehr sinnvolle Idee. Ja, also die Gedanken teile ich auf jeden Fall. Wir können natürlich auch gleich vorab diesen Beschluss fassen und dann hinterher uns vielleicht nicht ärgern, wenn es nichts wird. Aber wie gesagt, wir können so oder so vorgehen oder auch parallel laufen lassen. Das sehe ich unkritisch. Ja, okay. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht so. Dann auch hier, liebe Vorstandskollegen, eure Stimmen. Zweimal ja haben wir schon. Für dich soll ich was eintragen, Michael? Bitte eine Enthaltung. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir da einen Kopf zu machen. Jetzt haben wir dich dreimal enthalten. Okay, damit ist auch dieser Antrag angenommen. Sollte dann dem Antragsteller mitteilen, dass sein Antrag angenommen wurde. Das könnte ihn freuen. Und wir sind bei Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges. Da sind die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung verlinkt. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6, Fragen an den Bundesvorstand. Gibt es Fragen? Ja, schönen guten Abend. Gerne, schieß los. Ja, ich habe jetzt am Montag eine E-Mail bekommen von dem Ingo Tischler. Der ist Themenbeauftragter Pflegenotstand in Berlin. Es geht um Folgendes. Kommende Woche, also Montag, Dienstag, wird wohl in der Charité ein Warnstreik stattfinden. Es geht um den Pflegenotstand. Und er hatte mich gebeten, einen Antrag zu formulieren, dass der Bundesvorstand diese Aktion unterstützen sollte. Natürlich am Montag, ich habe Ihnen schon gesagt, das ist ja viel zu kurzfristig. Dennoch wollte ich euch darüber informieren. Es ist also so, dass da eine Aktion stattfindet, und zwar ist es ein Bündnis gegen diesen Personalmangel an der Charité zusammen mit Verdi, und darunter sind auch Piraten beteiligt, die da diese Aktion ja umsetzen wollen. Ich sag das einfach mal, ich informiere euch einfach mal darüber. Eigentlich war ich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner, da ich ja Sozialpolitik vertrete und nicht Gesundheitspolitik. Aber wie gesagt, ich wollte euch halt darüber informieren. Und ich bin halt mit Ingo so habe ich mit ihm vereinbart, dass wir das dass wir das halt nochmal ansprechen werden. Zum Beispiel jetzt morgen bei der Koordinatorenkonferenz, dass vielleicht sich die AG Gesundheitspolitik damit sich näher beschäftigt. Mehr wollte ich auch dazu nicht sagen. Okay, vielen Dank. Bastian, stehst du von vorhin noch da oder wolltest du was eine Frage an den Bundesvorstand stellen? Ja, niemals würde ich mir erlauben, so lange in dem Raum zu verbleiben. Ich weiß schlichtweg gar nicht, unter welche Rubrik das jetzt passt. Ich mache das jetzt einfach mal als Beauftragter. Das ist nur indirekt eine Frage. Wisst ihr Bescheid? Die Datenschutzbeauftragten, Bund und Länder treffen sich tatsächlich mal wieder und zwar erstmalig seit langer Zeit am Samstag um 12 Uhr auf dem Mumble der AG Technik. Das ist grundsätzlich öffentlich, es sei denn, wir müssten was ganz Verschwiegenes besprechen, was ich nicht glaube. Kann man gerne teilnehmen und zuhören. Und deswegen sage ich das, wenn es über die üblichen Probleme, die wir sowieso schon alle kennen, im Bereich Datenschutz und so weiter, Anregungen gibt oder dergleichen, kann man sie mir gerne schicken, dann bringe ich die noch gerne in der Sitzung unter. Ich hatte ja auf deine Einladung bereits ja schriftlich reagiert, Bastian. Samstag 12 Uhr ist leider ein sehr unglücklicher Termin, sodass da eine Teilnahme sehr, sehr schwierig halt ist, also für mich zumindest. Finde ich ein bisschen schade, da sollten wir dann zukünftig sehen, dass wir den dann auch irgendwie anders legen könnten, bitte. Ja, da habe ich dir auch zurückgeschrieben, dass wir eben seit 2013 solche Treffen nicht mehr hatten und schlichtweg wir alle mit Terminen so voll sind, dass das nicht anders geht. Der Vorschlag ist, das zukünftig einmal im Monat zu machen. Vorher habe ich die Entscheidung der Runde. Und zwar wäre das recht einfach zu merken. Immer im Anschluss an die Sitzung der AG Datenschutz, das ist der erste Mittwoch im Monat, wahrscheinlich sowas 20:30 oder dergleichen. Müssen wir mal sehen, aber da werden wir gucken, dass wir da so einen Jourfix haben, der sich in unser allgemeines Terminschema reinpackt, weil wir wissen alle, dass am Wochenende Familientag ist. Ja, nicht nur Familientag, sondern du hast ja dann auch Veranstaltungen, die ja nun auch am Wochenende stattfinden, sei es Parteitag oder dergleichen, wo man wieder unterwegs ist. Und also von daher ist das Wochenende und dann mittags halt einfach sehr, sehr schwierig. Ne, also. Okay, damit vielen Dank an Bastian. Und letzter Aufruf, gibt es noch Fragen an den Bundesvorstand? Das scheint nicht der Fall. Ich habe noch einen kleinen Punkt, und zwar möchte ich mich explizit bei den LVs bedanken, die das Pressetreffen in Weimar unterstützen. Jan war so freundlich und hat für mich einen kleinen Antrag an die ganzen LVs gestellt. Und es ist so, dass wir von 7 LVs eine Zusage bekommen haben, sich an den Kosten für das Bundespressetreffen zu beteiligen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank an dieser Stelle. Was ich gehört habe, ist, dass noch nicht alle geantwortet haben. Das heißt, es könnte sein, dass noch ein bisschen was dazukommt. Das finde ich eine tolle Sache. Ja, so macht es Spaß. Dann, ja, Michael. Wenn wir gerade schon bei Dank an die Landesverbände sind, mehrere Landesverbände haben finanzielle Unterstützung für die Bürgerschaftswahl in Bremen und Bremerhaven gegeben. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Okay. Captain Leto. Hi, ich habe keine Frage an euch, aber wollte das große Publikum hier mal kurz missbrauchen oder erreichen. Sagen wir erreichen. Und zwar trifft sich die AG Migration und alle, die was gegen das Sterben im Mittelmeer haben, Sonntag um 21 Uhr hier in Mumble in den Themenräumen. Und wir wollen versuchen, mal drüber nachzudenken, was wir denn machen können, statt immer nur Blogposts zu schreiben oder so, und hoffen, dass wir ein paar Ideen für bessere oder tatsächlich mal irgendwie wirkungsvolle Aktionsformen kriegen. Würden uns freuen, wenn möglichst viele vorbeikommen und ja, konstruktiv mitarbeiten. Danke. Okay, dann sage ich an der Stelle mal gerne für das zur Verfügung stellen des Rahmens. Und letzter Aufruf, gibt es noch Fragen an den Bundesvorstand? Und Fragen wären eigentlich so jetzt das Richtige. Ja, habe ich eine Frage. Haben auch zum 1. Mai in Thüringen sind sehr viele Nazi-Aufmarsche. Und es geht ein bisschen unter mit diesem 1. Mai-Tag, mit den ganzen anderen Demos von der Gewerkschaften und was weiß ich. Und die AG Migration und Asyl haben das ein bisschen diskutiert und gefragt, ob wir das ein bisschen auf Bundesebene, das mit Pressemeldungen solche Sachen ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen können. Das geht immer unter und wir wollten da Aufmerksamkeit darauf bringen. Okay. Dann danke auch dafür, auch wenn das keine Frage war. Gibt es noch Fragen an den Bundesvorstand? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Es ist 20.25 Uhr. Ich bedanke mich für die Teilnahme an der heutigen Vorstandssitzung und schließe die Sitzung hiermit und wünsche allen einen schönen Abend und bis demnächst. Danke auch und auch von mir einen schönen Abend noch. Auch von mir einen schönen Abend an alle. Tschüss. Marc, kannst du die Aufzeichnung ausmachen? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.